Sand wird hingerichtet. Als bald darauf ein missglückter Anschlag des Apothekergehilfen Löning auf den nassauischen Regierungspräsidenten von Ibel erfolgt, erreicht Metternich, ohne den Deutschen Bundestag zu befragen, in 23 Konferenzen vom 6. bis 31. August 1819 die berüchtigten Karlsbader Beschlüsse, durch die eine Überwachung der Universitäten, Entlassung der politisch verdächtigen Lehrer und Verbot der allgemeinen Burschenschaft, Verfolgung der ihr noch Beitretenden und Beschränkung der Pressefreiheit festgelegt werden. Eine tiefe Empörung bemächtigt sich der Patrioten. War das der Sieg über Napoleon? Metternich kann nun wohl für einige Zeit in Deutschland die nationalen Regungen niederhalten, aber es beginnt als Auftakt einer wahren Volksbewegung die Auswanderung der deutschen Intelligenz nach Amerika. Viele hunderttausend entschlossene und wagemutige Deutsche sind im 19. Jahrhundert über den Ozean gegangen, um ihrem Volke restlos verloren zu gehen, während die Unseligkeit deutscher Zerklüftung in zahlreiche Vaterländer keine Möglichkeit zur Entfaltung bietet. Bewährte Vaterlandsfreunde indessen, wie der Freiherr vom und zum Stein, der frühere Berliner Polizeipräsident Gruner, der Turnvater Jahn, Gneisenau und Arndt, werden überwacht oder verfolgt. Die Burschenschaft aber führt nun ein geheimes, jedoch radikalisiertes Leben. Metternich erreicht eine neue Verschärfung der Beschlüsse durch die Wiener Jänner-Konferenzen und mit Russland und Preußen im Bunde erzwingt es die Entlassung des württembergischen Bundestagsgesandten Karl August von Wangenheim, der den beiden deutschen Großmächten ein Bündnis des reinen und konstitutionellen Deutschlands entgegensetzen wollte, die sogenannte Trias-Idee. Württemberg wird zur Verschärfung seines Pressegesetzes gezwungen. Und in dem Freiherrn Eligius von Münch-Bellinghausen wird dem Bundestag ein energischerer Vorsitzender gegeben. In den nord- und mitteldeutschen Staaten rief die französische Julirevolution Bewegungen hervor, so in Braunschweig, Kurhessen und Sachsen. Sachsen und Hannover erhalten eine Verfassung. Als der König Ernst August von Hannover 1837 die Verfassung seines Landes zugunsten der Schwächeren von 1819 aufhebt, richten die sieben Göttinger Professoren Dahlmann, Albrecht, Jakob und Wilhelm Grimm, Weber, Ewald und Gervinus einen Protest an die öffentliche Meinung Deutschlands und werden daraufhin vom König gemaßregelt. Der Bundestag jedoch rührt sich nicht zum Schutze der Verfassung. In Süddeutschland gibt es gelegentlich des Hambacher Festes am 27. Mai 1832 radikale Reden, die uns die Richtung der demokratischen Bewegung offenbaren. Vereinigte Freistaaten Deutschlands, konföderiertes republikanisches Europa. Es bleibt allerdings beim Reden. Metternich aber setzt jetzt durch den Bundestag die Überwachung der Landtage, Verbot der politischen Vereine, der außerordentlichen Volksversammlungen und Volksfeste, von Bändern und Kokarden, die nicht in den Landesfarben gehalten sind, und die Auslieferung politischer Verbrecher durch. Strenge militärische Assistenzen werden zugesichert. Der kurhessische und der württembergische Landtag werden aufgelöst. In Baden muss die Zensur wieder eingeführt werden. Nach einem lächerlich unbedeutenden Überfall von etwa 50 Studenten und Radikalen auf die Frankfurter Konstablerwache erhält die Reichsstadt preußisches und österreichisches Militär. So wird das politische Leben in den einzelnen deutschen Staaten unterdrückt. Das Habsburgerreich durch den Wiener Kongress Vormacht in Deutschland und Italien, ein Staat mit abgerundetem Gebiet, aber ein kompliziertes Ganzes, ungleich in den Teilen, uneinheitlich in seiner Verwaltung, erlebt im Vormärz den Höhepunkt an äußerer Geltung, stagniert im Inneren. Unter dem persönlich schlauen, aber geistig subalternen, guten Kaiser Franz wird es nach den großen Reformen der theresianischen und josephinischen Zeiten nun in Österreich ruhig, still wie auf einem Friedhof. Die Ideale von Ruhe und Ordnung herrschen. Der Kaiser hasst jeden Fortschritt als Jakobinismus, die Grenzen gegen das übrige Deutschland werden von der Zensur überwacht und das herrliche Alpenland wieder in Dunkel gehalten. Genial in der auswärtigen Politik kennt Metternich in der inneren nur den Druck der Bajonette, mit dem bekanntlich jeder Esel regieren kann. Während er das Neue unterbindet, kann er nichts Lebensfähiges als Ersatz bieten. So geht es in Österreich nicht voran. Lähmende Finanzknappheit, keine Mittel für das Heer, keine weitsichtige Fürsorge für die Landwirtschaft, überall nur das Streben nach Unterbindung von Neuerungen. Nach dem Tode des Kaisers Franz 1835, der viel zu lange, 43 Jahre, regiert hat, wird sein geistesschwacher Sohn Ferdinand der Gütige um der Legitimität willen Nachfolger. Für ihn muss ein Staatsrat eingesetzt werden, der neben dem Bruder des Kaisers, dem auch nicht viel gescheiteren Erzherzog Franz Karl, der Erzherzog Ludwig, Metternich und sein Gegenspieler Graf Kolowrat angehören. Gegenseitige Eifersucht führt zu einem argen Durcheinander im Regieren. Das geistige Leben Österreichs bleibt zurück. Es kann hier 1837 noch geschehen, dass die protestantischen Zillertaler ausgetrieben werden, die dann in Preußisch-Schlesien eine neue Heimat finden. Die Bevölkerung wird bespitzelt, die Zensur erstickt, was ihr gefährlich oder nur bedenklich erscheint, das Leben flüchtet in das Gesellschaftliche zurück. Es entsteht die gesellige Kultur des Biedermeier, aber die Intelligenz entwöhnt sich der Teilnahme an großen Angelegenheiten. Der Horizont der deutschen Österreichs verengert sich, und das gerade in diesem Jahrhundert, wo sie schweren Kämpfen und großen Entscheidungen entgegengehen. Mit dem Jakobinergeist, den sie bekämpfen wollte, hat die französische Unterdrückungsmethode auch die Teilnahme an Volk und Vaterland, die 1809 unter Stadion so herrlich aufgeschossen war, ausgemerzt. Dabei ist dieses Österreich damals geistig überquellend reich. Wir brauchen nur die Namen Grillparzer, Raimund, Stifter, Lenau, Moritz von Schwind, Waldmüller, Beethoven und Schubert zu erwähnen. Die aufsteigende Opposition der Intelligenz offenbart sich in noch sehr vorsichtiger Art in den Spaziergängen eines Wiener Poeten von Anastasius Grün, ein Deckname für den Angehörigen des Hochadels Anton Alexander Graf von Auersperg, und eine aufsehenerregende Schrift Österreich und seine Zukunft 1841, herrührend von dem Freiherrn von Andrian Werburg, wirft die peinlichsten Fragen für das Schicksal und die Lage des Staates auf. Als Zeichen für das nahende Ende der Windstille ist Ungarn schwierig. Flackert 1846 durch Galizien eine Erhebung, gibt es in Böhmen Unruhen. Im Zusammenhang mit dem galizischen Aufruhr erhält Österreich das Recht, den Herd der Aufruhrbestrebungen, Krakau, zu besetzen und sich 1846 einzuverleiben.